Am 17. Januar wäre Hans-Günther Allers, der im Juni 2024 verstorben ist, 90 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass widmet BR Franken dem lange Zeit in Burg Haslach ansässigen Komponisten und Pianisten eine Sendung der Reihe Concerto Bavarese. 6 Werke von ihm stehen in den kommenden beiden Stunden auf dem Programm. Wir beginnen mit seinen Paganini-Variationen für Bläserquintett, aufgenommen im Jahr 2001 vom Cassiopeia-Quintett. Thank you. Thank you. Wir hörten die Paganini-Variationen für Bläserquintett von Hans-Günther Allers, eine Aufnahme mit dem Cassiopeia-Quintett. Der Komponist Hans-Günther Allers steht heute im Mittelpunkt der Sendung Concerto Bavarese. Im Juni vergangenen Jahres ist er verstorben, heute wäre sein 90. Geburtstag. 1935 in Hamburg geboren, studierte Allers zunächst in Trossingen Musik im Lehramt, danach an der Musikhochschule Hamburg Klavier bei Eckhard Besch sowie Komposition bei Hans Poser und Ernst Gernot Klusmann. Zunächst arbeitete er als Musiklehrer in Hamburg und Schleswig-Holstein, schließlich ließ er sich 1992 in Franken nieder, wo er seitdem als freischaffender Komponist lebte. In der nächsten Aufnahme hören wir sein Opus 96, das Trio für Horn, Violine und Klavier, das sogenannte Rupina-Trio, das 2009 vom Ensemble Kontraste aufgenommen wurde. Thank you. Thank you.

Zum 90. Geburtstag von Hans-Günther Allers hören wir heute im Concerto Bavarese einige seiner Werke. Zuletzt das Trio Opus 96 für Horn, Violine und Klavier. Es spielte das Ensemble Kontraste. Sein Werk umfasst Kompositionen für Klavier, Orchester und Kammermusik in verschiedenen Besetzungen. Seine Kompositionen erhielten mehrfach Preise. Zum Beispiel wurden zwei seiner Kompositionen von der Internationalen Horngesellschaft in den 1980er Jahren ausgezeichnet. Neben dem Schwerpunkt Horn stand auch die Klaviermusik im Zentrum seines Schaffens. Wir hören jetzt seine 13 Miniaturen für Klavier. Es spielt Xiao Xua Zhu. Thank you. Xiao Xuazhu spielte 13 Miniaturen für Klavier von Hans-Günther Allers. Heute würde er seinen 90. Geburtstag feiern. Im Juni 2024 ist er bereits gestorben. Hans-Günther Allers hat die Musikwelt mit seinen vielfältigen Kompositionen bereichert. Seine Werke zeichnen sich durch ihre emotionale Tiefe und technische Raffinesse aus. Sein kreatives Schaffen inspirierte und begeisterte sowohl Musiker als auch Zuhörer. Hier hören wir noch seine Rhapsodie für Klarinette, Cello und Klavier Opus 63. Dorota Beres-Dasiewicz spielt Klavier, Bernhard Schmitz Violoncello und Bettina Kunig Klarinette. Thank you. Dorota Beres-Dasiewicz Klavier, Bernhard Schmitz Violoncello und Bettina Kunig Klarinette. Gemeinsam interpretierten sie die Rhapsodie für Klarinette, Cello und Klavier von Hans-Günther Allers. Sie hören das Concerto Bavarese heute mit Werken von Hans-Günther Allers und jetzt folgt sein Divertimento für 6 Violoncelli Opus 15, aufgenommen von den Philharmonischen Cellisten Köln. Thank you. Das waren die Philharmonischen Cellisten Köln. 1980 waren sie im Bayerischen Rundfunk zu Gast und spielten das Divertimento für sechs Celli von Hans-Günther Allers. Ein letztes Werk von Allers folgt noch im Concerto Bavarese, sein Quintett für Klavier, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott, Opus 92. Hier ist eine Aufnahme vom Ensemble Kontraste. Thank you. Kompositionen des 2024 verstorbenen Hans-Günther Allers standen heute im Concerto Bavarese auf dem Programm. Zuletzt hörten wir das Ensemble Kontraste mit seinem Quintett für Klavier, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott, Opus 92. Und die letzte Viertelstunde der Sendung hören wir nun noch ein Concertino für Fagott und Streichorchester von Berthold Hummel. Solist ist Sergio Azzolini, begleitet vom Ensemble Il Capriccio unter Friedemann Wetzel. Thank you. Thank you. Thank you. Sergio Azzolini spielte Fagott im Concertino von Berthold Hummel zusammen mit dem Ensemble Il Capriccio unter Friedemann Wetzel.